Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, I told you that today I will tell you what God said to me. Ich habe gesagt, dass ich dir heute erzähle, was Gott mir gesagt hat. So, Debbie and me are building our own house. Debbie und ich bauen gerade unser eigenes Haus. It's quite an interesting story because it's something we never wanted and we never even were thinking about. Das ist eine ziemlich interessante Geschichte, denn das wollten wir nie und wir haben darüber auch nie nachgedacht. But it became clear that God wanted us to have our own house. Es wurde immer klarer, Gott wollte, dass wir unser eigenes Haus haben. So when we realized this is what God wants for us, we made plans. Als wir erkannten, dass Gott das möchte, schmiedeten wir Pläne. And I saw Debbie get excited because at our age we can have a place that is not only our own, but can be the way we like it. Und ich sah, wie Debbie begeistert war, weil wir in unserem Alter ein Zuhause haben können, das nicht nur uns gehört, sondern auch so sein kann, wie wir es mögen. Suddenly, out of nowhere, the Lord spoke to me. Plötzlich, wie aus dem Nichts, sprach der Herr zu mir. And this is what he said. Er sagte Folgendes. He said, Reinhard, never lose the focus of me being the center of everything in your life. Reinhard, verliere nie den Fokus auf mich, denn ich bin das Zentrum von allem in deinem Leben. Because otherwise you will have a nice house, but you will be miserable in it. Sonst wirst du zwar ein schönes Haus haben, aber du wirst darin unglücklich sein. So I immediately called Debbie. Ich rief sofort Debbie an. I said, sweetheart. Ich sagte, Schatz. If we use our house for our own selfish purpose, we have a nice house, we have a place, we are happy. Wenn wir unser Haus für unsere eigenen egoistischen Zwecke nutzen, haben wir ein schönes Haus, wir haben ein Heim, wir sind glücklich. I said to her, we'll have a nice house, but we'll be miserable. Ich sagte zu ihr, wir werden ein schönes Haus haben, aber wir werden unglücklich sein. And she immediately agreed with me. Sie stimmte mir sofort zu. Why am I telling you that? Warum erzähle ich dir das? Because there are a lot of people who take God's blessing and just use it for their own happiness. Weil es viele Menschen gibt, die Gottes Segen nehmen und ihn nur für ihr eigenes Glück benutzen. But you know, the Bible is very clear, we have received so that we will give. Die Bibel aber sagt ganz klar, wir haben empfangen, damit wir geben können. And here we also see the same. You have been called to receive a blessing, therefore you bless those who are mean to you. Hier sehen wir dasselbe. Ihr seid berufen worden, Segen zu empfangen, darum segnet ihr die, die gemein sind. And then Peter quotes scripture here. Dann zitiert Petrus hier eine Schriftstelle. Of course, you know, he quotes one of the Psalms. Er zitiert einen der Psalmen. And then here is what he says. Er sagt, for the scriptures tell us. Denn die Schrift sagt uns. Whoever wants to embrace true life and find beauty in each day. Dass jeder, der das wahre Leben annehmen und Schönheit in jedem Tag finden will, must stop speaking evil, hurtful words and never deceive in what they say. Aufhören muss, böse und verletzende Worte zu sprechen und niemals mit dem, was er sagt, täuschen darf. Interesting, huh? Interessant, nicht wahr? He who wants to embrace true life. Der, der wahres Leben umarmen, annehmen will. You know, I want you to understand something, my dear friend. Ich möchte, dass du etwas verstehst, mein lieber Freund. When the Bible talks here about life, of course it uses the Greek word zoe. Wenn die Bibel hier von Leben spricht, verwendet sie das griechische Wort zoe. And that is the word life of the same quality of Jesus, abundant life. Dieses Wort bedeutet ein Leben von gleicher Qualität wie Jesus, ein Leben in Fülle. But if you look in the original Greek of this verse, wenn du diesen Vers aber im griechischen Original nachschlägst, you know, when it actually is talking about embrace true life, und es wird über das wahre Leben annehmen gesprochen, in the original Greek, the word for embrace is to love. Bedeutet das griechische Original für annehmen lieben. And it is the Greek word where we get the word agape from. Und es ist das griechische Wort, von dem wir das Wort agape haben. So, in other words, mit anderen Worten, if you want to truly, from all of your heart, selflessly love that incredible life, wenn du wirklich von ganzem Herzen dieses besondere Leben selbstlos lieben willst, and love always is an experience, und Liebe ist immer eine Erfahrung, then what has to happen? Was muss dann geschehen? You have to do something. Du musst etwas tun. You know, It's one thing what Jesus did for us on the cross. It's another thing what we experience. Es ist eine Sache, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, aber es ist eine andere Sache, was wir erleben. And many people have not seemed to be able to grasp this. Viele Menschen scheinen nicht in der Lage zu sein, das zu ergreifen. For instance, zum Beispiel, Jesus provided the same healing for every single person that walks the earth. Jesus hat für jeden einzelnen Menschen auf der Erde die gleiche Heilung bewirkt. But not every person on the earth experiences that. Aber nicht jeder Mensch auf der Erde erlebt das. Jesus provided through his life and death and resurrection, ascension, the same amount of provision for everybody. Jesus hat durch sein Leben, seinen Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt für alle die gleiche Versorgung bereitgestellt. But not everybody experiences that. Aber nicht jeder erlebt sie. So you see, what you experience of the life of God really doesn't have anything to do with God. Was deine Erfahrung in deinem Leben mit Gott angeht, hat eigentlich nichts mit Gott zu tun. Because he already did every single thing. Er hat bereits alles getan. That's why I do like how the Passion expresses it here. Deshalb gefällt mir, wie die Passion es hier ausdrückt. Not he to whom God will give true life. Nicht der, dem Gott das wahre Leben schenken wird. But he who wants to embrace it, who wants to love this kind of life, experience it. Aber derjenige, der es annehmen will, der diese Art von Leben lieben will, es erfahren will. He needs to live his life in a certain way. Der muss sein Leben auf eine bestimmte Art und Weise leben. You know, this is something that I think it's maybe one of the things that makes me sadder than any other thing. Das ist etwas, das mich vielleicht mehr als alles andere traurig macht. To think that Jesus paid such a high price for every human being to live an abundant life. Der Gedanke, dass Jesus einen so hohen Preis dafür bezahlt hat, dass jeder Mensch ein Leben in Fülle leben kann. And so few people experience it. Und so wenige Menschen erfahren es. This has to hurt our Jesus. Das muss unseren Jesus verletzen. And this has to hurt the father who surrendered his own son. Und es muss den Vater verletzen, der seinen eigenen Sohn hingegeben hat. So I agree that we need to focus on everything that Jesus gave to us. Ich stimme zu, dass wir uns auf alles konzentrieren müssen, was Jesus uns gegeben hat. I agree we need to live by appropriating faith. Ich stimme zu, dass wir in nehmendem Glauben leben müssen, im Glauben, der Besitz ergreift. But you know, in the new covenant, consequences of choices has never been eliminated. Im neuen Bund aber sind die Konsequenzen der Entscheidungen nie beseitigt worden. So for you to appropriate by faith everything you have. Damit du im Glauben alles ergreifen kannst, was du hast. Because it already belongs to you. Weil es bereits dir gehört. You also need to learn to live accordingly so that you can experience it. Musst du auch lernen, entsprechend zu leben, damit du es erfahren, erleben kannst. Otherwise, it could destroy you. Ansonsten könnte es dich zerstören. Tomorrow I'll talk more about this. Morgen werde ich mehr darüber sprechen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.